Geht es nach der ungarischen Opposition, dann wird 2019 ein Jahr des Widerstands gegen die rechte und populistische Regierung von Viktor Orbán. Ungarn darf nicht den Populisten gehören. Ungarn darf nicht Viktor Orbán gehören. Das rief die unabhängige Oppositionspolitikerin Bernadette Seel von der Rednerbühne den tausenden Menschen zu, die am Samstag gekommen waren. Bei klirrender Kälte zogen sie in Budapest friedlich vom Heldenplatz vor das ungarische Parlament an der Donau. Nach Gewalt bei Protesten im Dezember war die Stimmung am Abend entspannt, aber die Unzufriedenheit mit Händen zu greifen. Die Menschen kritisierten fehlende Gewaltenteilung und Korruption im Land, aber auch das neue Arbeitszeitgesetz. Opposition, NGOs und der Ungarische Gewerkschaftsbund wollen das Gesetz kippen und Anfang nächster Woche eine Petition an Regierungschef Viktor Orbán mit Forderungen übergeben. Sollte dann nicht verhandelt werden, will László Kordás Druck machen. Der Chef des Ungarischen Gewerkschaftsbunds beschrieb die Pläne so: Wir geben dem Ministerpräsidenten 5 Tage, um eine Verhandlungsdelegation zu bilden. Macht er das nicht, dann organisieren wir einen Warnstreik. Kommt dann immer noch keine Antwort, dann muss sein, was sein muss. Wir werden streiken und Straßen und Brücken sperren und das Land lahmlegen. Der Ministerpräsident persönlich hat die Arbeiter verraten. Das umstrittene Gesetz gilt seit dem 1. Januar. Arbeitgeber können nun bis zu 400 Überstunden pro Jahr verlangen und nicht mehr 250 wie bisher. Entlohnt werden diese nur innerhalb von 3 Jahren und nicht innerhalb eines Jahres, wie es bisher war. Auch Katalina Janoschi ist gegen die Politik der Regierung. Kurz vor Beginn der Proteste stand die 67-jährige Ungarin im Zentrum von Budapest, nahe des Parlaments. Bis vor kurzem war hier das Denkmal ihres Großvaters, Imre Nagy. Reformkommunist und Ministerpräsident während des niedergeschlagenen Ungarnaufstands im Jahr 56. Er wurde hingerichtet und lange geächtet. Erst 89 wurde Imre Nagy rehabilitiert und seine Enkelin Katalin Janoschi bewahrt sein politisches Erbe. Im Dezember ließ die Regierung das Nagy-Denkmal unter einem Vorwand mit einem Sattelschlepper entfernen. Seine Enkelin ist noch immer entsetzt. Wir kehren zurück in die Zeiten meines Großvaters, in ein Einparteiensystem. Wir hatten in Ungarn einen Traum von Demokratie, den wir 30 Jahre lang geträumt haben. Und dieser Traum wird nun zerstört. Die Linken, wie ihr Großvater, würden von Viktor Orbán aus der ungarischen Geschichte verdrängt, kritisiert Katalin Janoschi. Bei den Anti-Orbán-Protesten schwenkten am Samstagabend auch viele Anhänger der rechten Jobbik-Partei die Fahnen. Sie protestieren nun gemeinsam mit linken und liberalen ungarischen Politikern aus der Opposition und Vertretern der ungarischen Zivilgesellschaft. Ob daraus wirklich ein breites, tragfähiges Bündnis entstehen kann, das ist zurzeit offen. Das umstrittene Arbeitszeitgesetz hat sie zusammenrücken lassen, denn die Wut dagegen hat im Dezember die größten Proteste gegen die Regierung von Viktor Orbán seit 8 Jahren ausgelöst. Stand jetzt sind die nächsten Proteste für den 19. Januar geplant.